Der Schweinehirt. Es war einmal ein armer Prinz. Er hatte ein Königreich, welches ganz klein war, aber es war immer groß genug, um sich darauf zu verheiraten, und verheiraten wollte er sich. Nun war es freilich etwas keck von ihm, dass er zur Tochter des Kaisers zu sagen wagte: »Willst du mich haben?« Aber er wagte es doch, denn sein Name war weit und breit berühmt. Es gab 100 Prinzessinnen, die gerne Ja gesagt hätten. Aber ob sie es tat? Nun, wir wollen hören. Auf dem Grabe des Vaters des Prinzen wuchs ein Rosenstrauch, ein herrlicher Rosenstrauch. Da blühte nur jedes fünfte Jahr und trug dann auch nur eine einzige Blume. Aber das war eine Rose, die duftete so süß, dass man alle seine Sorgen und seinen Kummer vergaß, wenn man daran roch. Der Prinz hatte auch eine Nachtigall, die konnte singen, als ob alle schönen Melodien in ihrer Kehle säßen. Diese Rose und die Nachtigall sollte die Prinzessin haben, und deshalb wurden sie beide in große silberne Behälter gesetzt und ihr zugesandt. Der Kaiser ließ sie vor sich her in den großen Saal tragen, wo die Prinzessin war und es kommen Fremde mit ihren Hofdamen spielte. Als sie die großen Behälter mit den Geschenken darin erblickte, klatschte sie vor Freude in die Hände. »Wenn es doch eine kleine Mitzekatze wäre«, sagte sie, aber da kam der Rosenstrauch mit der herrlichen Rose hervor. »Wie niedlich sie gemacht ist«, sagten alle Hofdamen. »Sie ist mehr als niedlich«, sagte der Kaiser, »sie ist schön.« Aber die Prinzessin befühlte sie, und da war sie nah daran zu weinen. »Pfui, Papa«, sagte sie, »sie ist nicht künstlich, sie ist natürlich.« »Pfui«, sagten alle Hofdamen, »sie ist natürlich.« »Lasst uns nun erst sehen, was in dem anderen Behälter ist, ehe wir böse werden«, meinte der Kaiser, und da kam die Nachtigall heraus, die so schön sang, dass man nicht gleich etwas Böses gegen sie vorbringen konnte. »Superbe, charmant«, sagten die Hofdamen, denn sie plauderten alle Französisch, eine immer ärger als die andere. »Wie der Vogel mich an die Spieldose der seligen Kaiserin erinnert«, sagte ein alter Kavalier. »Ach ja, das ist derselbe Ton, derselbe Vortrag.« »Ja«, sagte der Kaiser, und dann weinte er wie ein kleines Kind. »Es wird doch hoffentlich kein natürlicher sein«, sagte die Prinzessin. »Ja, es ist ein natürlicher Vogel«, sagten die, welche ihn gebracht hatten. »So lass den Vogel fliegen«, sagte die Prinzessin, und sie wollte nicht gestatten, dass der Prinz komme. Aber dieser ließ sich nicht einschüchtern. Er bemalte sich das Antlitz mit Braun und Schwarz, drückte die Mütze tief über den Kopf und klopfte an. »Guten Tag, Kaiser«, sagte er. »Könnte ich nicht hier auf dem Schlosse einen Dienst bekommen?« »Jawohl«, sagte der Kaiser. »Ich brauche jemand, der die Schweine hüten kann, denn deren haben wir viele.« So wurde der Prinz angestellt als kaiserlicher Schweinehirt. Er bekam eine jämmerlich kleine Kammer unten bei den Schweinen. Und da musste er bleiben. Aber den ganzen Tag saß er und arbeitete, und als es Abend war, hatte er einen niedlichen kleinen Topf gemacht. Rings um denselben waren Schellen, und sobald der Topf kochte, klingelten sie schön und spielten die alte Melodie. »Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg.« Aber das Allerkünstlichste war, dass, wenn man den Finger in den Dampf des Topfes hielt, man sogleich riechen konnte, welche Speisen auf jedem Feuerherd in der Stadt zubereitet wurden. Das war wahrlich etwas ganz anderes als die Rose. Nun kam die Prinzessin mit allen ihren Hofdamen daherspaziert, und als sie die Melodie hörte, blieb sie stehen und sah ganz erfreut aus. Denn sie konnte auch »Ach, du lieber Augustin« spielen. Das war das Einzige, was sie konnte, aber das spielte sie mit einem Finger. »Das ist ja das, was ich kann«, sagte sie. »Dann muss es ein gebildeter Schweinehirt sein. Höre, geh hinunter und frage ihn, was das Instrument kostet.« Da musste einer der Hofdamen hineingehen, aber sie zog Holzpantoffeln an. »Was willst du für den Topf haben?« fragte die Hofdame. »Ich will 10 Küsse von der Prinzessin haben«, sagte der Schweinehirt. »Gott bewahre uns«, sagte die Hofdame. »Ja, anders tue ich es nicht«, antwortete der Schweinehirt. »Es ist unartig«, sagte die Prinzessin, und dann ging sie, aber als sie ein kleines Stück gegangen war, erklangen die Schellen so lieblich. »Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg.« »Höre«, sagte die Prinzessin, »frage ihn, ob er 10 Küsse von meinen Hofdamen will.« »Ich danke schön«, sagte der Schweinehirt, 10 Küsse von der Prinzessin, oder ich behalte meinen Topf.« »Was ist das doch für eine langweilige Geschichte«, sagte die Prinzessin. »Aber dann müsst ihr vor mir stehen, damit es niemand sieht.« Die Hofdamen stellten sich davor und breiteten ihre Kleider aus, und da bekam der Schweinehirt 10 Küsse, und sie erhielt den Topf. Nun, das war eine Freude. Den ganzen Abend und den ganzen Tag musste der Topf kochen. Es gab nicht einen Feuerherd in der ganzen Stadt, von dem sie nicht wussten, was darauf gekocht wurde, sowohl beim Kammerherrn wie beim Schuhflicker. Die Hofdamen tanzten und klatschten in die Hände. »Wir wissen, wer süße Suppe und Eierkuchen essen wird. Wir wissen, wer Grütze und Braten bekommt. Wie schön ist doch das!« »Ja, aber haltet reinen Mund, denn ich bin des Kaisers Tochter.« »Jawohl, jawohl«, sagten alle. Der Schweinehirt, das heißt der Prinz, aber sie wussten es ja nicht anders, als dass er ein wirklicher Schweinehirt sei, ließ die Tage nicht verstreichen, ohne etwas zu tun, und da machte er eine Knarre. Wenn man diese herumschwang, erklangen alle die Walzer und Hopser, die man von der Erschaffung der Welt an kannte. »Ach, das ist superbe«, sagte die Prinzessin, indem sie vorbeiging. »Ich habe nie eine schönere Musik gehört. Höre, geh hinein und frage ihn, was das Instrument kostet. Aber ich küsse nicht wieder.« »Er will 100 Küsse von der Prinzessin haben«, sagte die Hofdame, welche hineingegangen war, um zu fragen. »Ich glaube, er ist verrückt«, sagte die Prinzessin, und dann ging sie. Aber als sie ein kleines Stück gegangen war, blieb sie stehen. »Man muss die Kunst aufmuntern«, sagte sie. »Ich bin des Kaisers Tochter. Sage ihm, er soll wie neulich 10 Küsse haben. Den Rest kann er von meinen Hofdamen nehmen.« »Ach, aber wir tun es ungern«, sagten die Hofdamen. »Das ist Geschwätz«, sagte die Prinzessin. »Wenn ich ihn küssen kann, dann könnt ihr's auch. Bedenkt, ich gebe euch Kost und Lohn.« Da mussten die Hofdamen wieder zu ihm hineingehen. 100 Küsse von der Prinzessin«, sagte er, »oder jeder behält das seine.« »Stellt euch davor«, sagte sie dann, und da stellten sich alle Hofdamen davor, und nun küsste er. »Was mag das wohl für ein Anlauf beim Schweinestall sein?« fragte der Kaiser, welcher auf den Balkon hinausgetreten war. Er rieb sich die Augen und setzte die Brille auf. »Das sind ja die Hofdamen, die da ihr Wesen treiben. Ich werde wohl zu ihnen hinuntergehen müssen.« Potztausend, wie er sich sputete! Sobald er in den Hof hinunterkam, ging er ganz leise, und die Hofdamen hatten so viel damit zu tun, die Küsse zu zählen, damit es ehrlich zugehen möge, dass sie den Kaiser gar nicht bemerkten. Er erhob sich auf den Zehen. »Was ist das?« sagte er, als er sah, dass sie sich küssten, und dann schlug er seiner Tochter mit seinem Pantoffel auf den Kopf, gerade als der Schweinehirt den 86. Kuss erhielt. »Fort mit euch!« sagte der König, denn er war böse, und sowohl die Prinzessin wie der Schweinehirt mussten sein Kaiserreich verlassen. Da stand sie nun und weinte. Der Schweinehirt schalt, und der Regen strömte hernieder. »Ach, ich elendes Geschöpf«, sagte die Prinzessin, »hätte ich doch den schönen Prinzen genommen. Ach, wie unglücklich bin ich!« Der Schweinehirt aber ging hinter einen Baum, wischte sich das Schwarze und Braune aus seinem Antlitz, warf die schlechten Kleider von sich und trat nun in seiner Prinzentracht hervor, so schön, dass die Prinzessin sich verneigen musste. »Ich bin dahin gekommen, dich zu verachten«, sagte er. »Du wolltest keinen ehrlichen Prinzen haben. Du verstandest dich nicht auf die Rose und die Nachtigall, aber den Schweinehirten konntest du für eine Spielerei küssen. Das hast du nun dafür.« Und dann ging er in sein Königreich hinein, da konnten sie draußen singen. »Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg.« Der Buchweizen. Häufig, wenn man nach einem Gewitter an einem Acker vorübergeht, auf dem Buchweizen wächst, sieht man, dass er ganz schwarz geworden und abgesenkt ist. Es ist gerade, als ob ein Feuerflamme über denselben hingefahren wäre, und der Landmann sagt dann, das hat er vom Blitze bekommen. Aber warum bekam er das? Ich will erzählen, was der Sperling mir gesagt hat. Und der Sperling hat es von einem alten Weidenbaume gehört, welcher bei einem Buchweizenfelde steht. Es ist ein ehrwürdiger, großer Weidenbaum, aber verkrüppelt und alt. Er ist in der Mitte geborsten und es wachsen Gras und Brombeerranken aus der Spalte hervor. Der Baum neigt sich vornüber und die Zweige hängen ganz auf die Erde herunter, gerade als ob sie ein langes, grünes Haar bildeten. Auf allen Feldern ringsumher wuchs Korn, sowohl Roggen und Gerste wie Hefe und der herrliche Hafer, der da, wenn er reif ist, gerade wie eine Menge kleine, gelbe Kanarienvögel auf einem Zweige aussieht. Das Korn stand gesegnet, und je schwerer es war, desto tiefer neigte er sich in fromme Demut. Aber da war auch ein Feld mit Buchweizen, und dieses Feld war dem alten Weidenbaume gerade gegenüber. Der Buchweizen neigte sich durchaus nicht wie das übrige Korn, sondern prangte stolz und steif. »Ich bin wohl so reich wie die Ähre«, sagte er. »Überdies bin ich weit hübscher. Meine Blumen sind schön wie die Blüten des Apfelbaumes. Es ist eine Freude, auf mich und die meinigen zu blicken. Kennst du etwas Prächtigeres als uns, du alter Weidenbaum?« Der Weidenbaum nickte mit dem Kopfe, gerade als ob er damit sagen wollte, »Ja, freilich!« Aber der Buchweizen spreizte sich auch lauter Hochmut und sagte, »Der dumme Baum! Er ist so alt, dass ihm Gras im Leibe wächst!« Nun zog ein schrecklich böses Gewitter auf. Alle Feldblumen falteten ihre Blätter zusammen oder neigten ihre kleinen Köpfe herab, während der Sturm über sie dahinfuhr. Aber der Buchweizen prangte in seinem Stolze. »Neige dein Haupt wie wir«, sagten die Blumen. »Das ist durchaus nicht nötig«, erwiderte der Buchweizen. »Senke dein Haupt wie wir«, rief das Korn. Nun kommt der Engel des Sturmes geflogen. Er hat Schwingen, die oben von den Wolken bis gerade herunter zur Erde reichen, und er schlägt dich mitten durch, bevor du bitten kannst, er möge dir gnädig sein. Aber ich will mich nicht beugen, sagte der Buchweizen. Schließe deine Blumen und neige deine Blätter, sagte der alte Weidenbaum. Sieh nicht zum Blitz empor, wenn die Wolke berstet. Selbst die Menschen dürfen das nicht, denn im Blitze kann man in Gottes Himmel hineinsehen, aber dieser Anblick kann selbst die Menschen blenden. Was würde erst uns, den Gewächsen der Erde, geschehen, wenn wir es wagten, wir, welche doch weit geringer sind? Weit geringer? Sagte der Buchweizen. Nun will ich gerade im Gottes Himmel hineinsehen, und er tat es in seinem Übermut und Stolz. Es war, als ob die ganze Welt in Flammen stände, so blitz es. Als das böse Wetter vorbei war, standen die Blumen und das Korn in der stillen, reinen Luft, erfrischt vom Regen. Aber der Buchweizen war vom Blitz kohlschwarz gebrannt. Er war nun ein totes Unkraut auf dem Felde. Der alte Weidenbaum bewegte seine Zweige im Winde, und es fielen große Wassertropfen von den grünen Blättern, gerade als ob der Baum weine. Und die Sperlinge fragten, »Weshalb weinst du? Er ist ja so gesegnet. Sieh, wie die Sonne scheint. Sieh, wie die Wolken ziehen. Kannst du den Duft von Blumen und Büschen bemerken? Warum weinst du, alter Weidenbaum?« Und der Weidenbaum erzählte vom Stolze des Buchweizens, von seinem Übermüte und der Strafe, die immer darauf folgt. Ich der die Geschichte erzählte, habe sie von der Sperlinge gehört. Sie erzählten sie mir eines Abends, als ich sie um ein Märchen bat.